Hallo. Hallo? Ist unser Standardgruß nicht herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio? So ist es meistens. Und ich wollte schon nach Alternativen suchen. Kreative Formeln wie seien Sie gegrüßt, meint man aber heute oft nur noch ironisch. Und Standardformeln wie Hallo passen zu jeder Tageszeit und an allen Orten der deutschsprachigen Welt. Also ich finde so ein Hallo etwas zu neutral. Stimmt. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer habe ich natürlich auch dieses Mal wieder besonders gerne dabei. Und das zeigt einmal mehr, Grußmomente sind schöne Momente. Vielleicht passieren sie in unserem Alltag ja nicht mehr oft genug. Denn manchmal fehlt der Gruß komplett. Sprechen Sie mit uns über Rituale zum Start und Ende einer Konversation. Schöne Momente gibt es auch im Urlaub. Oder vielleicht nicht? Manchmal sind Bahnfahrt, Unterkunft und Wetter ein Flop. Oder im Gegenteil, wunderbar. Wie erzählen Sie von der hoffentlich schönsten Zeit des Jahres? Gar keine schönen Zeiten sind es aber, wenn Helferinnen und Helfer von Kriseninterventionsteams gebraucht werden. Sie helfen psychologisch, nicht so sehr medizinisch. In vielen Ländern sind sie sehr wichtig geworden. Begonnen hat die Idee aber vor 30 Jahren in Deutschland, in München. Tobias Krone hat dort zwei Helferinnen und Helfer getroffen. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Spiele und Reisen. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie alt ist die Spielesammlung? Eine spezielle Sammlung. Archäologinnen und Archäologen haben in der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg eine fast 1000 Jahre alte Spielesammlung gefunden. Eine rund 4 cm hohe Schachfigur, Spielsteine und Würfel. Sie sind aus Geweih gemacht und sehr gut erhalten. Jetzt untersucht ein internationales Team die Sammlung. Das Schachspiel ist vor mehr als 1000 Jahren aus dem Orient nach Europa gekommen. Aus der frühen Zeit des Spiels hat man bis heute in Zentraleuropa nur sehr wenige Figuren gefunden. Die Pferdefigur ist ein echtes Highlight, sagt deshalb Lukas Werther vom Deutschen Archäologischen Institut. Und Michael Kienzle von der Universität Tübingen erklärt, dass Menschen im Mittelalter die Teile der Spielesammlung unter den Stücken einer Wand verloren oder vielleicht auch versteckt haben. Die Experten hoffen mit der Untersuchung der Sammlung mehr über die Spielewelt im Mittelalter und über die Anfänge des europäischen Schachspiels zu lernen. Laboranalysen der Schachfigur zeigen schon jetzt, dass eine Seite mit der Farbe Rot gespielt hat. Wie alt ist die Spielesammlung? Die Spielesammlung ist fast 1000 Jahre alt. Text 2. Wie viele Minuten dauert die Fahrt mindestens länger? Auf wichtiger Route fahren keine Züge. Die ICE-Route zwischen Köln und Frankfurt am Main ist bis zum 12. August gesperrt. Die Deutsche Bahn erneuert dort Gleise. Für Reisende bedeutet das, Fahrten zwischen den Städten dauern 40 bis 90 Minuten länger, also meistens mehr als 2 Stunden. Auch auf anderen zentralen Routen gibt es dieses Jahr Sperrungen. Wie viele Minuten dauert die Fahrt mindestens länger? Wegen der Sperrung dauert die Fahrt zwischen Frankfurt am Main und Köln 40 bis 90 Minuten länger. Text 3. Wo im Ranking stehen die deutschsprachigen Länder? Wohin allein als Frau? Deutschland ist unter mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt die beste Destination für alleinreisende Frauen. Das sagt der Solo Female Travel Index der global aktiven Reisefirma TUI. Basis des Rankings sind verschiedene Kriterien, Denn beim Planen von Solo-Trips sind für viele Frauen spezielle Aspekte wichtig. Zum Beispiel, wie sicher es in einem Land für sie ist. Relevant sind aber auch andere Kriterien, wie die Gleichstellung von Mann und Frau, die Qualität des Gesundheitssystems, kulturell interessante Orte, die Infrastruktur des Personentransports und günstige Preise. Deutschland bekommt insgesamt 79 von 100 Punkten. Österreich ist mit 68 Punkten unter den besten 10, die Schweiz mit 55 Punkten unter den besten 50 Ländern. Für das Ranking benutzt TUI Daten aus anderen Indizes wie dem Global Gender Gap Index und dem World Travel Index. Wo im Ranking stehen die deutschsprachigen Länder? Deutschland ist die Nummer 1. Österreich unter den besten 10 und die Schweiz unter den besten 50 Ländern. Oh, Entschuldigung. Habe ich Sie zu oft geküsst? Oder zu wenig? Oder finden Sie Küsschen zum Gruß eigentlich gar nicht adäquat? Dann sage ich wahrscheinlich lieber in Wörtern Hallo. Aber auch das Wann und Wo sind elementar. Welche Kulturunterschiede gibt es beim Hallo und Auf Wiedersehen sagen? Klar ist, nicht nur unterschiedliche Länder grüßen anders, auch in der Stadt und im Dorf sind Rituale verschieden. Und in der Sauna, vor dem Sport oder in den Bergen, da ist es nochmal anders. Lernen Sie mit uns die Grußkultur in Deutschland kennen. Sind Sie ein Stadtkind? Dann sind Sie in der Stadt groß geworden und kennen das Leben dort sehr gut. Also auch die sozialen Normen. Was ist dort anders im Vergleich zum Dorf? Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Grüßen. Wer einer anderen Person Hallo sagt, grüßt sie. Ein informeller Gruß in Norddeutschland ist Moin, in Süddeutschland Servus. Dort gelten andere Regeln. Was sind die sozialen Normen an unterschiedlichen Orten, also die Regeln für den Kontakt mit anderen? Wenn sie verschieden sind, sagt man, hier gelten diese Regeln, dort gelten andere Regeln. Den Sinn dahinter sehen. Bei manchen Regeln sagen Sie spontan Unsinn. Andere verstehen aber, warum es sie gibt. Sie sehen den Sinn dahinter. Tanja und Leo sind zu Besuch in Tanjas Heimatdorf und spazieren durch das Dorf. Moin. Moin. Ah, moin. Ja, moin, moin. Sag mal, Leo, ist bei dir irgendwas nicht in Ordnung? Warum sagst du denn nicht Hallo? Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Warum grüßt du denn hier jeden Menschen, der vorbeikommt? Kennst du die etwa alle persönlich? Also Moment mal. Erstens sind wir hier in meinem Heimatdorf. Da kenne ich immer noch sehr viele Menschen, obwohl ich schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr hier lebe. Und zweitens ist das doch total egal, ob ich die kenne oder nicht. Wir sind hier auf dem Dorf, da grüßt man sich. Du kennst also nicht einmal die Namen von den beiden, die da gerade an uns vorbeigelaufen sind? So etwas ist doch überhaupt nicht relevant. Das ist hier einfach höflich und irgendwie persönlich und nett. Aber in der Stadt machen wir das doch auch nicht. Weder ich noch du. Das ist ja etwas ganz anderes. Du sagst also, auf dem Dorf gelten einfach andere Regeln als in der Stadt? Sowas kann auch wirklich nur ein Stadtkind fragen. Natürlich gelten hier andere Regeln. Das Grüßen ist da nur der Anfang. Na gut. Aber den Sinn dahinter sehe ich immer noch nicht. Man grüßt einen Fremden und geht dann einfach an ihm vorbei. Das verstehe ich einfach nicht. Dörfer muss man nicht verstehen, man muss sie lieben. Und außerdem, oh, da kommt er ja schon wieder zurück. Moin. Moin. Leo? Na gut, na gut. Moin. Was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverständnis und wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Die beiden sind gerade in Süddeutschland. Falsch. Die beiden sind gerade in Tanjas Heimatdorf im Norden Deutschlands. Dort grüßt man mit dem Wort Moin. Aussage 2. Leo erzählt, wen er in der Stadt grüßt und wen nicht. Falsch. Tanja erklärt, dass man sich im Dorf grüßt, egal ob man die Person kennt oder nicht. Aussage 3. Tanja wohnt schon seit 4 Jahren nicht mehr in ihrer Heimat. Falsch. Tanja lebt schon mehr als 10 Jahre nicht mehr in ihrem Heimatdorf. Wo werden fremde Männer schnell mal Brüder? In der deutschen Alltagssprache ist das zum Beispiel die Umkleide, also der Ort, wo man sich vor dem Sport umzieht. Und ein Bruder ist dort eine bekannte oder auch fremde Person, mit der man unkompliziert Kontakt haben kann. Welche Ausdrücke passen noch zum Grüßen in speziellen Kontexten? Wiederholen Sie. Auf Nummer sicher gehen. Möchten Sie auf Nummer sicher gehen, dann tun Sie alles, um keinen Fehler zu machen. Es geht mir um. Was ist Ihnen wichtig? Auf diese Frage können Sie so reagieren. Es geht mir um, zum Beispiel, es geht mir um den höflichen Kontakt. Das Grußverhalten. Ihr Grußverhalten ist Ihr persönlicher Code, wann und wie Sie andere grüßen. Sich gewöhnen an. Haben Sie sich schon an deutsche Grüße gewöhnt? Dann kennen Sie diese inzwischen gut genug, um sie nicht mehr komisch zu finden. Wer zum Beispiel neu in Bayern ist, wird sich an diese Grüße gewöhnen. Pfiatti für Auf Wiedersehen und Habe die Ehre für Schön, dich zu sehen. Leo ist zurück in Süddeutschland. Nach dem Feierabend geht es für ihn zum Sport. Servus. Servus, Bruder. Ha, lustig. Was? Habe ich das Wort Servus falsch ausgesprochen? Was? Nein, das war alles total in Ordnung. Ach, zum Glück. Ich wohne noch nicht so lange in Bayern. Manchmal sage ich auch einfach nur Hallo, guten Tag oder Grüß dich, um auf Nummer sicher zu gehen. Bei dem typisch süddeutschen Pfirti oder Habe die Ehre habe ich noch Angst, irgendeinen dummen Fehler zu machen. Ach was, das verzeiht man dir. Es ging mir auch gar nicht um deine Grußformel. Ich habe mich nur gerade ein bisschen über mich selbst gewundert. Über dich selbst? Ja, genau. Erst vor ein paar Tagen hatte ich eine Diskussion mit meiner Freundin. Wir waren oben in Norddeutschland, in ihrem Heimatdorf. Sie hat dort einfach jeden gegrüßt. Und ich fand das total unsinnig. Man grüßt sich und geht dann ohne ein weiteres Wort weiter. Ah, verstehe. Und nun bist du hier in die Männerumkleide ins Gym gekommen und hast erstmal freundlich Servus gesagt. Ja, und du hast mich jetzt direkt gebrudert. Was denkst du, warum du das so gemacht hast? Tja, das ist die Frage. Für mich war es ja nur ein Reflex. Also keine Absicht? Genau. Und so automatische Sachen interessieren mich total. Ich bin ja Psychologe. Aber über mein eigenes Grußverhalten habe ich lange Zeit gar nicht wirklich nachgedacht. Vielleicht ist es einfach nur höflich. Es sind die sozialen Normen, an die wir uns gewöhnt haben. Gut möglich. Vielleicht hat es auch die Funktion, uns Sicherheit zu geben. In früheren Zeiten war es viel gefährlicher, einen Fremden zu treffen. Und mit einem freundlichen Gruß haben wir der anderen Person auf eine Art mitgeteilt, ich bin ungefährlich. Und in so einem engen Raum wie einer Umkleide ist so ein kurzer Gruß gut, um sich zu zeigen. In diesem Raum sind wir alle korrekt zueinander. Sag mal, du solltest vielleicht auch Psychologie studieren. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Fragen mit verschiedenen Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Was findet Leo lustig? Das Wort Bruder im Kontext der Umkleide, sein eigenes Grußverhalten oder die Aussprache von dem anderen Mann? Leo findet sein eigenes Grußverhalten lustig. Er wundert sich darüber, dass er in die Umkleide gekommen ist und direkt freundlich Servus gesagt hat. Frage 2. Welchen Gruß benutzt der andere Mann lieber nicht? Servus, grüß dich oder Pfirti? Der andere Mann benutzt das bayerische Pfirti lieber nicht. Er kommt nicht aus der Region und möchte nichts falsch machen. Frage 3. Warum hat Leo gegrüßt? War das ein soziales Experiment, ein automatischer Reflex oder ein Gruß an einen Bekannten von ihm? Leos Servus war ein automatischer Reflex. Er kennt den Mann von der Umkleide nicht. Wissen Sie, wer mich zuletzt nicht gegrüßt hat? Meine Nachbarin. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Aus Trotz. Meine Katze hat nämlich ihre Pflanzen gefressen. Und dass sie nicht grüßt, ist ihr stiller Protest. So ist das eben, wenn jemand etwas aus Trotz tut. Was kann Grußverhalten noch alles bedeuten? Wiederholen Sie diese Ausdrücke nach dem Signal. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch gesagt. So entschuldigen Sie sich schon einmal vorher dafür, dass Sie sich gleich etwas vulgärer ausdrücken. Denn gut Deutsch ist hier gar kein feines Deutsch. Mit seinem eigenen Scheiß beschäftigt sein. Der eigene Scheiß ist in der Alltagssprache das eigene Leben. Und wer nur damit beschäftigt ist, kümmert sich wenig um andere. Achtung, der Ausdruck ist vulgär und negativ gemeint. Ursprünglich. Wenn Sie nicht erst seit kurzem neu im Land sind, können Sie sagen, ich komme ursprünglich aus. Dann weiß man auch trotz perfekter Aussprache, das war vor langer Zeit. Ein paar Worte wechseln. Das bedeutet, kurz miteinander sprechen. Tanja begegnet einer Frau auf der Straße. Die beiden wechseln ein paar Worte miteinander. Servus. Huch, Servus. Ich grüße dich. Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Also im Positiven. Was denn genau? Ich habe dich doch nur im Vorbeigehen kurz gegrüßt. Na eben, genau das. Wir sind hier mitten in der Großstadt. Da ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, normalerweise jeder nur mit seinem eigenen Scheiß beschäftigt. Ja, das stimmt wohl. Bei mir ist das jetzt auch kein großer Zufall, dass ich dich gegrüßt habe. Eigentlich wollte ich mir nur selbst etwas beweisen. Oder auch indirekt meinem Freund. Mit einem Gruß an eine Fremde mitten auf der Straße? Ja, ich weiß. Verrückt, oder? Aber ich hatte da vor ein paar Tagen diese Diskussion mit meinem Freund. Wir waren in meinem Heimatdorf und es hat ihn total unsicher gemacht, dass ich dort jeden gegrüßt habe und das in der Stadt eigentlich ja auch nicht mache. Und jetzt wolltest du aus Trotz auch mal in der Großstadt jemanden grüßen, obwohl man das hier eigentlich so gar nicht macht? So ist es. Bist du jetzt enttäuscht, dass ich eigentlich doch gar nicht so nett bin? Überhaupt nicht. Ich finde das immer noch nett. Es ist nur so komisch für mich. Ich komme ursprünglich aus den USA, aus einem kleinen Dorf. Und wenn man sich dort grüßt, dann macht man das eben nicht nur kurz und knapp. Wie meinst du das? Naja, man grüßt sich und häufig bleibt man dann kurz stehen, fragt etwas, wechselt ein paar Worte. So wie wir das hier gerade machen. Das ist eigentlich total schön. Und ich vermisse das hier in Deutschland. Tja, vielleicht ändern wir das einfach ab heute. Deutschland kriegt eine neue Grußkultur. Oh ja. Haben Sie auch nichts verpasst? Dann beantworten Sie nun diese Fragen zum Dialog. Sprechen Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was war der Inhalt von Tanjas Experiment? Tanja möchte testen, wie es ist, fremde Menschen auf der Straße zu grüßen, obwohl das in der Stadt gar nicht üblich ist. Und es stimmt. Mit ihrem Gruß überrascht Tanja die Frau auf der Straße. Diese findet nämlich auch, dass alle immer nur mit sich selbst beschäftigt sind. Aufgabe 2. Was erzählt die andere Frau über ihr Heimatland? Die Frau kommt aus den USA und kennt dort die Grußkultur im Dorf sehr gut. Man grüßt nicht nur, sondern wechselt auch ein paar Worte. In Deutschland vermisst sie diese Gewohnheit. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Ich freue mich sehr, unsere heutige Kandidatin, Frau Gruß, begrüßen zu dürfen. Frau Gruß, Ihren Nachnamen sehe ich zum ersten Mal. Ja, wahrscheinlich. Ich finde es schön, wenn wir andere Menschen grüßen. Finden Sie nicht auch? Naja, ich selbst bin ja nicht so extrovertiert. Fremde grüße ich selten. Ach, so ist das. Na, dann legen wir los. Hier ist Ihre erste Frage. Was ist, auf gut Deutsch gesagt, eine ärgerliche Sache? Ist es A. ein Moin, B. ein Servus oder C. ein Scheiß? Das ist ziemlich klar. Nur eines dieser Wörter ist wirklich vulgär. Und auf gut Deutsch gesagt meint ja, jetzt drücke ich mich sehr informell aus. Ich denke, die Antwort ist C. ein Scheiß. Richtig. Und ja, so gerne sage ich es gar nicht nochmal. Wir wollen ja immer höflich bleiben. Weiter zur nächsten Frage. Ist dir das noch fremd? Dann gewöhne dich. Damit, darauf oder daran. Oh, hier ist also die richtige Präposition gefragt. Ich glaube ja, auch Lernende der deutschen Sprache finden so eine Frage schwer. Und gewöhnen sie sich denn? Damit, darauf, daran? Ah, das weiß ich. Daran ist die Antwort. Jemandem, der Deutsch lernt, könnte ich jetzt aber nicht erklären, warum. Es ist einfach so. C. Genau. Dann gewöhne dich daran, ist korrekt. Und ja, wir müssen wahrscheinlich akzeptieren, das ist einfach so. Nun zur letzten Frage. Was ist das Gegenteil von mit Absicht? Ist es A. aus Reflex, B. aus Trotz oder C. mit Sinn dahinter? Alle diese Wörter haben einen Sinn dahinter. Also C ist ja schon einmal, das bedeutet etwas. Aber auch B ist interessant, denn wer etwas aus Trotz tut, will damit seinen Protest zeigen. Das Gegenteil von mit Absicht ist ohne Absicht. Daher würde ich sagen, die richtige Antwort ist A, aus Reflex. Absolut richtig. Herzlichen Glückwunsch, Frau Gruß. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Vielen Dank fürs Mitspielen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Einem Beispiel aus München folgen seit 30 Jahren andere in der ganzen Welt. Kriseninterventionsteams bieten mentale Unterstützung an, wenn Schock und Leid groß sind. Was tun sie genau? Tobias Krone hat das Team in Bayern getroffen. Martin Irlinger ist Mitte 50, Kommunikationstrainer und Coach und Teil eines Kriseninterventionsteams. Zum KIT, wie das Team auch genannt wird, kam er aber nicht durchs Coachen. Also bei mir das ausschlagende Erlebnis war ein Feuerwehreinsatz von der Freiwilligen Feuerwehr auf der Autobahn A99. Es war ein großes Unfallgeschehen, wo eine Frau verstorben ist. Als Freiwilliger bei der Feuerwehr kannte er die Hilfe an Unfallstellen also schon gut. Die Einsatzkräfte vor Ort haben sich natürlich um die Verletzten gekümmert, um die Eingeklemmten und. Aber um die Familie, die unverletzt geblieben ist bei dem Unfall, sprich die zwei Kinder und den Ehemann, hat sich aktuell niemand gekümmert. Melanie Hauts Weg zum KIT war ein anderer. Die Krankenpflegerin brauchte Selbsthilfe. Das war 2007, da ist mein Onkel im häuslichen Bereich nach längerer Krebserkrankung verstorben. In Anwesenheit meiner Oma, also seiner Mutter, meiner Mutter und von mir. Es war eine Begleitung in den Tod und es war einfach eine neue Situation, kannte ich so nicht aus meinem persönlichen Umfeld. Und da war es Kit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Inzwischen ist Melanie Haut zweimal im Monat Krisenhelferin. Für Fälle, wie ihre Familie damals einer gewesen ist. In besonders dringenden Notfällen fährt sie ihren Wagen auch mal mit Blaulicht. So erreicht sie so schnell wie möglich die Rettungskräfte vor Ort, wenn diese eine Todesnachricht überbringen müssen oder nach einem Tod nicht mehr medizinisch weiterhelfen können. Die Angehörigen der Opfer sind oft im Schock, können in Gesprächen kaum reagieren. Oder sie gehen auch wirklich aktiv auf die Rettungskräfte zu und sagen, was mache ich denn jetzt? Wen rufe ich denn jetzt an? Es gibt einzelne Todesfälle und es gibt die großen Einsätze. Nach dem rechtsterroristischen Anschlag 2016 in einem Einkaufszentrum in München betreut Martin Irlinger mit vier anderen die Zeugensammelstelle. Hier bringt die Polizei im ersten Moment Menschen hin, die gerade das Schlimmste erlebt haben. Parallel dazu hilft das Kit so gut es kann. Was eine Aufgabe war, was sehr, sehr gut geholfen hat, dass wir quasi Hilfe zur Selbsthilfe, wo wir gesehen haben, da ist eine stabile Gruppe von Menschen und da wären jetzt Menschen, die allein rumsitzen, dass wir die zusammengebracht haben, weil wir konnten nicht zu fünft 200 Menschen betreuen. Teilweise waren da auch noch Menschen, die mit ihren Sachen, die sie anhatten, Blutspritzer hatten, weil sie Ersthelfer waren. Und die haben aber aus der Zeugensammelstelle nicht raus dürfen, weil die erst befragt werden haben müssten. Manchmal ist die Art der Hilfe ganz banal, aber deshalb nicht weniger wichtig, erklärt Melanie Haut. Ich habe schon mit einer hinterbliebenen älteren Dame zusammen ihr Geschirr abgespült. Und das sind die ersten Schritte. Spezielle Fragen haben viele natürlich auch. Was passiert nach einem Todesfall? Wo finde ich einen Bestatter? Was möchte die Polizei noch von mir wissen? Fast alle ihre Einsätze hakt sie ab, wie sie sagt. Das hilft ihr, sich mental selbst zu schützen. 5% der Fälle, sagt Martin Irlinger, zum Beispiel der Tod eines Kindes oder Kinder als Hinterbliebene eines Unfalls, sind ihm aber lange in Erinnerung geblieben. Melanie Haut ergänzt, ich glaube, dass auch die eigene Stabilität sehr wichtig ist. Wenn ich nicht selber mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, kann ich schlecht ein Leuchtturm für jemand anderen sein. Jeden zweiten Monat treffen sich Helferinnen und Helfer, um über ihre Einsätze zu sprechen. Denn auch sie müssen einmal reden. Schon im Training der Neuen wird darauf geachtet, gut mit sich selbst und dem Erlebten umzugehen. Für die Ausbildung kommen zukünftige Krisenhelfer aus ganz Deutschland nach München. Und wirklich von München aus hat sich das, und man muss sagen, in die ganze Welt verbreitet. Es gibt jetzt fast in jedem Landkreis, in ganz Deutschland, gibt es Kriseninterventionsteams. Es gibt es im europäischen Ausland, es gibt es in USA. Und da war München vor 30 Jahren die Keimzelle. Und das finde ich noch sehr erwähnenswert. Reisen, Essen, Kaffee, Parken, alles hat eine moralische Komponente bekommen. Wie gelingt es unserer Autorin Alia Begischewa da noch, immer das Richtige zu tun? Schon Ende März blühte in unserem Garten der Flieder. Draußen waren es mehr als 20 Grad Celsius. Mein Herz hüpfte vor Freude, als ich das sah, aber nur ganz kurz. Was ist, dachte ich, wenn das nicht der frühe Beginn des Frühlings ist, sondern eine Konsequenz des Klimawandels. Dass dies wirklich kein Grund zur Freude ist, wissen auch meine Kinder. In ihren Zimmern hängen seit der Grundschule die Sustainable Development Goals, kurz die SDGs, an der Wand. Das sind 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung. Kurz wünschte ich mir, wieder in der Zeit zu leben, in der das Wetter einfach nur Wetter war. Früher war einiges leichter. Man konnte einfach reisen, shoppen und die Heizung benutzen, ohne sich permanent zu fragen, ob man das noch akzeptieren kann oder ob das schon verantwortungslos ist. Heute hat fast alles, was wir tun, sagen oder sogar essen, eine moralische Komponente bekommen. Das Banale ist politisch geworden. Jedes Stück Fleisch auf dem Grill wird heute ethisch erklärt, zum Beispiel damit, dass es ökologisch und regional produziert und klimaneutral ist. Das konventionell produzierte Steak versteckt man im Einkaufswagen verschämt unter der Seitanwurst und dem ökologisch kultivierten Salat aus der Region. Der Kaffee am Morgen ist ein geopolitisches Schlachtfeld. Fairtrade, Bio, Rainforest Alliance. Eine politische Wahl ist einfacher als die Entscheidung für eine Kaffeemarke. Außerdem fühle ich mich bei jeder Amazon-Bestellung ein bisschen schlecht. Denn da sind nicht nur die Kohlendioxidemissionen, auch die Fahrerinnen und Fahrer, die die Pakete zu mir nach Hause bringen, tun mir leid. Wenigstens beim Fliegen kann ich etwas gegen meine Schuldgefühle tun. Denn beim Ticketbuchen gibt es die Option, eine Kompensation für die Kohlendioxidemissionen zu bezahlen. Trotzdem, mein schlechtes Gewissen bleibt. So auch beim Nutzen einer der vielen Frauenparkplätze, die es seit kurzem in Frankfurt am Main gibt. Da frage ich mich, was mit den Menschen ist, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, sich im Parkhaus aber trotzdem unsicher fühlen. Und dann ist da noch diese Kolumne. Wie viel Strom habe ich gebraucht, um den Text zu schreiben? Mit welcher Menge Kohlendioxidemissionen habe ich ihn dann per Mail verschickt? Vielleicht sollte ich in Zukunft meine Gedanken einfach in die Luft sprechen und darauf hoffen, dass sie vom Wind zur Redaktion von Deutsch Perfekt getragen werden, ohne einen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen morgen mit Telepathie zu fragen, wie sie diese Idee finden. Im April 2023 ist Adam Abu Sada aus Israel nach Baden-Baden in Baden-Württemberg gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Die Sprache lernen, den deutschen Alltag und die Kultur erleben und hier studieren. Mit diesen Zielen bin ich letztes Jahr im April nach Deutschland gekommen. Ich nehme an einem Workaway-Programm teil. In Baden-Baden wohne ich bei meinem Gastgeber und seiner Familie. Der Mann sitzt im Rollstuhl und ich arbeite als sein Assistent. Zum Beispiel gehe ich mit ihm einkaufen, auf Feste, auf Konzerte oder auf den Flohmarkt. Außerdem begleite ich ihn zu seiner Arbeit in einem Gesundheitszentrum für Osteopathie. Ich mag meinen Gastgeber und seine Familie gern. Am Anfang habe ich in Baden-Baden niemanden gekannt. Aber mit ihnen habe ich viel unternommen. Wir haben Events wie Fasching und das Oktoberfest besucht. So habe ich viel über das Land gelernt. Und sonntags findet bei ihnen die nette Tradition statt, zusammen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Im Oktober will ich ein duales Studium in Medizintechnik beginnen. Diese Ausbildung kombiniert Studieren und Arbeiten. So etwas kenne ich in Israel nicht. Außerdem ist Studieren hier auch noch kostenlos. Ich hoffe, dass es in Deutschland gleiche Chancen und Perspektiven für alle gibt. Als Palästinenser habe ich das in Israel nicht immer so erlebt. Zurzeit mache ich einen Deutschkurs für das Sprachniveau B2. Mit dem Deutschlernen habe ich in Baden-Baden begonnen. In den Sprachkursen habe ich auch viel über den Alltag erfahren. Zum Beispiel, über welche Themen man sich unterhält, oder wie man Freundinnen und Freunde findet. Beim Lernen hat es mir geholfen, von Anfang an viele Fragen zu stellen, auch wenn ich die Sprache in den ersten Wochen kaum konnte und manchmal Englisch benutzen musste. Durch das viele neue Wissen und die neuen Erfahrungen habe ich mich persönlich extrem weiterentwickelt. Die kleine Stadt Baden-Baden gefällt mir gut. Ich kenne hier schon viele Leute. Die Kultur ist definitiv anders als in meiner Heimat. Zum Beispiel sind die meisten Menschen so pünktlich. Außerdem sind Gesundheit und Sport sehr wichtig. Fast alle machen mehrere Sportarten. Aus seiner Erfahrung hat Adam Abu Sada noch einen Tipp. Im bekannten Festspielhaus Baden-Baden finden viele interessante Konzerte statt. Ich mag außerdem die Caracalla-Therme. Das ist ein großes Thermalbad. Es gibt dort auch verschiedene Saunen. Man muss vor dem Besuch aber wissen, dass die Deutschen nur komplett nackt in die Sauna gehen. Das ist in Israel anders. Sommer, Sonne, Strand. Wie wunderbar! Lernen Sie diese Wörter für den perfekten Moment am Meer. Wiederholen Sie nach dem Signal. Der Windschutz. Stört Sie der Wind, dann hilft ein Windschutz. Das ist ein großes Stück Stoff, das wie eine Barriere funktioniert. Der Liegestuhl. Ein Liegestuhl ist ein Möbel zum Sitzen oder Liegen. Der Strandkorb. Diese Bank mit Dach funktioniert wie ein Wind- und Sonnenschutz. Strandkörbe sind meistens aus leichtem Holz und an den meisten Stränden von Ost- und Nordsee kann man sie mieten. Die Welle. Wind und vorbeifahrende Schiffe geben dem Wasser eine Dynamik. Es geht nach oben und unten, nämlich in Wellen. Das Surfbrett. Ein Surfbrett ist ein dünnes Stück aus einem leichten Material. Darauf kann man auf Wellen surfen. Der Sonnenschirm. Ein Sonnenschirm ist ein großer Schirm, der vor der Sonne schützt, also einen Schatten macht. Im Schatten ist die Sonne viel schwächer. Der Sonnenbrand. Schatten- und Sonnencreme, das hilft gegen den schlimmen Effekt der Sonne auf den Körper. Sonnenbrand tut nämlich weh und ist gar nicht gesund. Der Rettungsring. Dieses Ding in Kreisform ist aus einem leichten Material. Damit hilft man Menschen im Notfall. Sie können den Rettungsring halten und so holen sie andere aus dem Wasser. Die Badehose. Diese Kleidung sieht aus wie ein Slip oder eine Boxershorts, ist aber für das Schwimmen im Wasser gut. Der Badeanzug. Ein Teil als Outfit fürs Schwimmen. Besonders Sportschwimmerinnen tragen lieber Badeanzug als Bikini. Die Luftmatratze. In dieses Bett aus Plastik macht man Luft. So bleibt die Luftmatratze oben auf dem Wasser. Das Strandtuch. Ein Strandtuch ist ein großes Handtuch, das man am Strand benutzt, um darauf zu liegen oder nach dem Baden trocken zu werden. Der Sand. Sandstrände haben viele extrem kleine Teile und eine feine Struktur. Auf ihnen zu laufen tut den Füßen nicht so weh wie auf anderen Stränden. Üben Sie nun. Sie hören einen Dialog. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter nach dem Signal. Du, kann ich auch mal liegen? Und du gehst kurz ins Wasser? Du willst, dass ich gehe? Ha, das hat noch gefehlt. Den ganzen Urlaub willst du Streit. Und jetzt soll ich weg. Oh nein, das Meer ist gerade so unruhig. Siehst du nicht die Wellen? Ach, dir passiert doch nichts. Ich finde das einfach nicht praktisch mit dem kleinen Platz. Sieh doch mal, der Surfer dort hinten, der ist gerade ins Wasser gefallen. Und ganz weit weg liegt auch noch irgendwo sein Surfbrett. Ich gehe da bestimmt nicht rein. Du kannst ja gerne gehen. Tschüss. Also so habe ich das auch nicht gemeint. Aber ich mag es nicht, dass wir beide nur so wenig Platz haben. Ist dir das selbst nicht auch zu eng? Außerdem warst du es, die ihr Handtuch vergessen hat. Komm, du kannst ja wohl mit deiner besten Freundin auf einem Handtuch sitzen. Und ja, danke, dass ich dein feines, feines Kaschmirtuch nass machen darf. Haha, warum kaufst du nicht selbst eins? Sieh mal, da kommt jemand, der verkauft auch richtig schöne, große Strandtücher. Ach nee, dann möchte ich morgen lieber so richtigen Luxus, wie beim letzten Urlaub an der Ostsee. Da hatten wir unseren eigenen Strandkorb. So eine Allmann-Kapsel? Die gibt es hier in Italien bestimmt nicht. Vielleicht können wir ja zu so einem Strandplatz gehen. Die haben zum Liegen auch immer Liegestühle. Und man hat gegen die Sonne auch immer einen großen Sonnenschirm. Du hast nämlich schon ganz schlimm Sonnenbrand. Und wenn ich einfach ein Strandtuch kaufe? So ein Strandplatz ist nämlich auch nicht kostenlos. Und so ein Tuch kann ich ja dann immer noch Freunden zu Hause schenken. Du willst etwas Benutztes einfach so anderen schenken? Ha, mache ich bei deinem Geburtstag doch auch immer so. Du machst Späße. Wir bringen denen etwas aus dem Meer mit. Komm, beim nächsten Spaziergang sammeln wir fleißig Muscheln. Vor 80 Jahren versucht eine Gruppe um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg einen Putsch gegen Adolf Hitler. Sie legen eine Bombe in den Raum, in dem der Diktator ist. Was klappt nicht? Der Moment ist gekommen. Im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen berät Adolf Hitler am 20. Juli 1944 mit seinen Generälen die militärische Situation an der Ostfront. Es ist 12.42 Uhr, als die Bombe detoniert. Jetzt soll der Diktator sterben und der Zweite Weltkrieg enden. Endlich, nach langen geheimen Vorbereitungen und mehreren nicht gelungenen Attentatsversuchen in den letzten Jahren. In Hitlers Nähe zu kommen, ist extrem schwer. Nur wenige Offiziere dürfen an dem Treffen in einer Baracke der Wolfsschanze teilnehmen. Einer davon ist Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Er hat die Tasche mit der Bombe unter den Tisch gestellt. Dann ist er schnell gegangen. Der Offizier muss nach Berlin. In der Hauptstadt soll unter seiner Leitung der zweite Teil des Attentats beginnen. Die Operation Walküre. Stauffenberg ist nicht von Anfang an gegen das nationalsozialistische Regime. Der Sohn einer katholischen Adelsfamilie geht nach der Schule 1926 zum Militär. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, ist Stauffenberg stolz und dem Diktator gegenüber loyal. Er ist mit mehreren Ideen des Nationalsozialismus einverstanden. In den 30er Jahren macht Stauffenberg Karriere beim Militär. Erst später ändert er seine Meinung. Relevant ist dafür vor allem, dass Hitler im Jahr 1941 die Sowjetunion attackiert und den deutsch-sowjetischen Krieg beginnt. Sein Ziel ist es, die nationalsozialistische Rassenideologie zu realisieren. Der Diktator will das Ende der jüdisch-bolschewistischen Elite und aller Jüdinnen und Juden. Im Osten soll es Lebensraum für das Deutsche Reich geben. Bei einer Militäraktion in Nordafrika im Jahr 1943 wird Stauffenberg schwer verletzt. Er verliert ein Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken Hand. Jetzt ist für ihn klar, dass er etwas gegen Hitler tun muss. Denn Stauffenberg ist sich sicher, den schrecklichen Krieg im Osten werden die Deutschen nicht gewinnen. Stauffenberg wird Teil eines Konglomerats von vielen verschiedenen Personen. Ein großer Teil von ihnen ist konservativ, kommt aus dem deutschen Adel und dem Militär. Die Gruppe plant einen Putsch. Sie will das Ende des Kriegs und des Nationalsozialismus. Und sie will die Verfolgung jüdischer Menschen stoppen. Passieren soll das durch ein Attentat auf den Diktator. Nach seinem Tod will die Gruppe im Militär und in der Regierung die Kontrolle bekommen mit der Operation Walküre. Am 20. Juli 1944 soll der Putsch stattfinden. Bei der Vorbereitung gibt es aber ein Problem. Die Konferenz im Führerhauptquartier findet eine halbe Stunde früher statt. Am Nachmittag erwartet Hitler nämlich den Besuch des italienischen Diktators Benito Mussolini. Stauffenberg hat jetzt weniger Zeit. Weil er sich so sehr beeilen muss, kann er nur eine statt zwei Bomben unter den Tisch stellen. Und trotzdem, als die Bombe detoniert, brennt es in der Baracke der Wolfsschanze. Glas und Holz fliegt durch die Luft. Menschen rufen nach Ärzten. Vier Männer sind tot, andere schwer verletzt. Eine Person aber hat nur leichte Verletzungen. Hitler. Der schwere Tisch, unter dem die Tasche mit der Bombe stand, hat sein Leben gerettet. Auf dem Weg nach Berlin weiß Stauffenberg davon nichts. Er ist sich sicher, dass der Diktator gestorben ist. Das militärische Zentrum des Putsches ist im Allgemeinen Heeresamt in der Bendlerstraße. Später als geplant beginnen sie dort mit der Operation Walküre. Die Gruppe will dabei einen offiziellen Plan der Regierung benutzen. Die deutsche Armee hat sich darauf vorbereitet, Aufstände gegen das nationalsozialistische Regime zu stoppen. Diesen Notfallplan hat die Gruppe adaptiert und möchte ihn jetzt für sich nutzen. Jetzt soll also die deutsche Armee die Institutionen der Diktatur ausschalten. So soll sie dabei helfen, Deutschland politisch neu zu ordnen. Stauffenberg und andere Mitglieder der Putschgruppe tun alles, um die Operation Walküre noch zu realisieren. Aber bald berichtet auch das Radio, dass Hitler nach einem Attentatsversuch noch lebt. Aus der Wolfsschanze kommen die ersten Gegenbefehle. Am Abend wird Stauffenberg und den anderen klar, die Operation Walküre scheitert. Noch in der Nacht werden Stauffenberg und andere Mitglieder der Gruppe erschossen. In den nächsten Tagen verhaftet die Gestapo Tausende von Regimegegnern, außerdem Menschen, die ihnen geholfen oder von dem Plan gewusst haben. Anfang August beginnen Prozesse vor dem Volksgerichtshof. In der Konsequenz werden mehr als 200 Männer erschossen. Der Krieg dauert nach dem 20. Juli 1944 noch 10 Monate. In dieser Zeit sterben mehrere Millionen Menschen. Aber auch wenn das Ende des Putschversuchs für Hitler ein Triumph war, das Attentat ist heute ein Symbol für die Opposition gegen sein Regime. Hallo, Radio Paradiso hier. Darf ich Sie mal etwas fragen? Sie kommen gerade aus dem Urlaub, wie ich sehe. Wie war's denn da? Also, unser Urlaub hat gar nicht gut angefangen. Wir hatten Pech mit dem Flug und mussten eine Nacht im Airport-Hotel bleiben. Dann kamen wir endlich an und das Wetter war die ersten Tage lang durchwachsen. Und was soll ich sagen? Eigentlich war das dann ganz okay, denn die Stadt selbst war nichts Besonderes. Und die Strände habe ich mir anders vorgestellt. So waren wir einfach nur im Hotel und in der Sauna. Man muss einfach das Beste draus machen, oder? Hallo, Sie beide sehen ja glücklich aus. Kommen Sie gerade aus dem Urlaub? Und wenn ja, wie war's denn dieses Jahr? Nun, meine Frau wollte ja Wellness machen. Aber dann mussten wir feststellen, man kann ja auch nicht den ganzen Tag lang im Spa verbringen. Auf der Hotelterrasse war es auch nicht besonders aufregend. Draußen haben wir viel schönere Momente erlebt. Und für schöne Spaziergänge braucht man eigentlich auch kein teures Wellnesshotel. Für mich war es unglaublich toll, einmal länger ohne Handy unterwegs zu sein. Das nächste Mal machen wir vielleicht einen Campingurlaub. So einen teuren Luxus brauche ich nicht noch einmal. Guten Morgen. Sie kommen hier gerade aus dem Nachtzug. Das muss ja eine ganz schön weite Reise gewesen sein. Wie war's denn? Wir waren ja im Clubhotel und eigentlich kenne ich so etwas nur in Kombination mit einer Pauschalreise. Aber dieses Mal wollten wir ein bisschen nachhaltiger reisen. Doch so lange mit dem Zug zu fahren, das war wirklich anstrengend. So eine Nachtzugfahrt im Sitzen ist furchtbar. Und das Essen im Clubhotel? Dort gibt es ja meistens All You Can Eat, oder? Darf ich ehrlich sein? Das Essen war nichts für mich. Am ersten Tag war ich ja noch neugierig, aber später habe ich mir immer nur das vom Buffet geholt, was ich auch aus meiner Heimat schon kenne. Im Sommer reisen viele Menschen. Vielleicht auch Sie oder Ihre Freunde? Wer zurückkommt, hat meistens viel zu erzählen. Und Themen wie Urlaub und Reisen sind auch ein gutes Thema für ein bisschen Smalltalk im Büro. Welche Antworten passen zu der einfachen Frage, wie war's? Wiederholen Sie nach dem Signal. Es war unglaublich toll. Unglaubliches ist kaum oder gar nicht zu glauben. Hier bedeutet es wirklich extrem. Es war nicht besonders aufregend. Aufregend bedeutet im Kontext von Urlaub mit vielen interessanten Erfahrungen. Hier war der Urlaub wahrscheinlich etwas langweilig. Die Stadt war nichts Besonderes. Nichts Besonderes heißt hier nichts Spezielles. Das Essen war nichts für mich. Was man mag und was nicht, ist der persönliche Geschmack. Und manchmal weiß man nach einem Urlaub, für mich war das Essen dort leider nichts. Die Strände habe ich mir anders vorgestellt. Hatten Sie vorher vielleicht eine andere Idee oder kannten die Strände nur von Social Media? Dann hat Ihnen der Urlaub jede Illusion genommen. Die Strände haben Sie sich anders vorgestellt. Wir haben tolle Dinge erlebt. Erleben heißt als Erfahrung machen. Das Nomen dazu ist Erlebnis. Das Wetter war durchwachsen. Eigentlich bedeutet durchwachsen nicht positiv, aber auch nicht ganz negativ. Besonders aber, wenn man sich auf gutes Wetter freut, ist diese Antwort nur ein Euphemismus. Wir hatten Pech mit dem Flug. Pech ist das Gegenteil von Glück. Die Bahnfahrt war furchtbar. Furchtbar ist ein anderes Wort für schrecklich. Üben Sie. Sie hören Dialoge. An manchen Stellen fehlt ein Wort oder einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Danach geht der Dialog weiter. Hallo Mike, wie war es denn im Urlaub? Oh, frag lieber nicht. Es war schlimm. Es war absolut furchtbar. Oh je, warum denn? Ich war so enttäuscht. Ich hatte mir das alles irgendwie anders vorgestellt. Und was meinst du genau? Na ja, auch der viele Streit mit Marie die ganze Zeit. Sie mag ja Partyhostels und hat so eine Art von Hostel wahrscheinlich auch genau deshalb gebucht. Aber dann hatte sie selbst auch immer nur schlechte Laune. Und Partyhostels? Nee, das war nichts. Für mich. Okay, okay, okay. Wenn ich auch mal was sagen darf. Es war der Regen. Natürlich macht so ein Urlaub viel mehr Spaß, wenn die Sonne scheint. Wir hatten einfach nur Pech. Hallo Arno, wie war's denn im Urlaub? Hallo Barbara. Es war ganz okay. Okay, ganz ehrlich. Nur durchschnittlich, also nicht besonders aufregend. Aha. Ja, die Unterkunft und das Essen waren wirklich nichts Besonderes. Naja, ich korrigiere mal. Die waren nicht wirklich schlecht, aber besonders gut wird mir der Urlaub nicht in Erinnerung bleiben. Wir wollten ja baden und das Wetter war vielleicht mal 30 Minuten am Tag wirklich schön. Und dann wieder schlecht. Oder nur so, naja. Also toll war es nicht. Ja, ich verstehe, dass ihr nicht so begeistert seid, wenn ihr baden wollt und das Wetter ist dann nur durchwachsen. Hallo Lena, wie war's im Urlaub? Es war gigantisch. Ehrlich, ich kann kaum glauben, wie toll das war. Es war unglaublich toll. Das Wetter war super und wir haben viele Ausflüge gemacht. Es war so schön. Jeden Tag gab's etwas zu tun. Wir haben tolle Dinge erlebt. Max und Valerie kümmern sich beruflich um Manipulation. Er macht Lobbyarbeit für eine Umwelt-NGO. Sie vertritt die Interessen der Industrie. Das Duell zwischen den beiden erzählt viel über ihren Beruf. Nur wenige beenden eine deutsche Polizeikontrolle mit einem freundlich gemeinten Geldschein. Und noch viel weniger tun das mit Erfolg. Auch die Jury bei der Sprachprüfung akzeptiert selten ein diskretes Geschenk. Ist denn in Deutschland wirklich niemand korrupt? Mitnichten. Alltagskorruption ist vielleicht kein großes Phänomen. Trotzdem sind Politik und Wirtschaft in Europas Mitte offen für Stimuli, um es etwas vorsichtig zu sagen. Weiter oben in den Hierarchien zählt der Einfluss der wenigen auf die wenigen Mächtigen. Wie das funktioniert, erzählt die Comedy-Serie mit dem passenden Namen »Wo wir sind, ist oben«. Max und Valerie sind jeweils exzellente Beispiele für ihren Beruf. Exzellenz, das heißt in diesem Kontext permanente Leistung. Emotionen nur, wenn nötig. Gerissenheit ist genauso ein Teil davon wie Intelligenz. Und vielleicht haben sogar Ideale Platz im Portfolio eines Lobbyisten. Schließlich vertritt Max zuerst noch eine Umwelt-NGO, später eine Firma für Pflegeroboter. Valerie setzt ihre Fähigkeiten für einen Industrieverband ein. Was ist das für eine Gesellschaft, in der Einflussmechanismen so eine große Rolle spielen, ohne wirklich vielen bekannt zu sein? Und was sind das für Menschen, die in diesem Beruf richtig gut sein wollen, ohne immer Gutes zu wollen? Wo wir sind, ist oben, zeigt in 8 Folgen gesellschaftliche Realitäten im Wechsel mit unterhaltsamer Charakterkomedy. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Quasi. Erwähnenswert. Hüpfen. Duale. Prozess. Wissen Sie auch, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. Quasi hat verschiedene Bedeutungen. Man kann es quasi fast nicht übersetzen, aber wenigstens aussprechen. Quasi. Quasi. Das H in erwähnenswert ist wirklich erwähnenswert. Sonst weiß man nämlich nicht, dass dort ein H nach dem Ä steht. Erwähnenswert. Erwähnenswert. Dieser Sound fällt von oben nach unten. Wäre er ein Ball, dann würde er hüpfen. Hüpfen. Dual ist auch dieser Diphthong, ua, der das U mit dem A kombiniert. So wie das duale Studium Praxis und Theorie verbindet. Dual. Dual. Ein langer Prozess ist dieses Wort nicht, denn das E vor den zwei S ist schnell und kurz. Prozess. Prozess. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Dual. Erwähnenswert.